Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Am 30. Januar 1989 schafft es eine neuartige Erfindung in die US-amerikanische Nachrichtensendung Good Morning America. Stereolithography heißt die Erfindung und sie habe das Zeug dazu, die Industrie zu revolutionieren, so ihr Erfinder Charles Hull. In the broadest sense, you might say it does for engineering and manufacturing what the Xerox machine or the word processor or both of those do for the office environment. Man kann sagen, dieser 3D-Drucker ist ähnlich revolutionär für die Industrie und die Ingenieurwissenschaften wie der Kopierer und der Computer für die Bürowelt. Charles Hull hatte den 3D-Druck erfunden, dem er damals den kompliziert klingenden Namen Stereolithography gab. Und tatsächlich ist diese bahnbrechende Erfindung seither aus vielen Fertigungsbereichen nicht mehr wegzudenken. Der Flugzeughersteller Boeing nutzt die Technik für Kampfjets, die Automobilindustrie entwickelt damit Prototypen, Zahn- und Medizintechniker fertigen auf diese Weise passgenaue Prothesen an. Und jetzt steht der nächste Durchbruch bevor: Bioprinting. Und das bedeutet, Wissenschaftler wollen mit Hilfe des 3D-Drucks menschliches Gewebe und lebensfähige Organe herstellen. So klingt es im Leibniz-Forschungslaboratorium für Biotechnologie und künstliche Organe, kurz LeBaO, in Hannover. Also das sind jetzt Bioreaktoren, die wir für die Vermehrung und die Differenzierung oder Reifung der Stammzellen benutzen. Sagt Ulrich Martin, Professor für Molekularbiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ringsherum auf den Arbeitstischen des Labors stehen kleine und mittelgroße Bioreaktoren, ungefähr so groß wie ein Küchenmixer. Diese Spezialanfertigungen sind wertvoll. Sie schaffen nämlich ein ideales Klima für menschliche Stammzellen und die sind der Forschungsschwerpunkt von Ulrich Martin. Denn gut erforschte Stammzellen sind eine entscheidende Voraussetzung für das Bioprinting. Und wir kriegen jetzt tatsächlich aus solchen Reaktoren ganz andere Zellzahlen als mit den üblichen konventionellen Methoden möglich wäre. Also wir sind jetzt tatsächlich in der Lage, die Zellmengen auch herzustellen, die wir für Therapien brauchen würden. Herzmuskelzellen züchten die Mitarbeiter dieses Labors. Denn sie beabsichtigen in Zukunft, ein Herz aus diesen im Labor gewachsenen Zellen herzustellen. Die aber müssen funktionstüchtig sein und die gewinnen sie aus Stammzellen. Stammzellen sind so etwas wie die Ursprungszellen eines Organismus. Aus den Stammzellen eines Embryos entwickeln sich alle Organe, Gewebe und Bestandteile eines menschlichen Körpers. Darüber hinaus trägt aber auch jeder erwachsene Mensch Stammzellen in sich, die sogenannten adulten Stammzellen. Sie sorgen beispielsweise als Blutstammzellen dafür, dass neues Blut gebildet wird oder als Knochenstammzellen, dass Knochenbrüche heilen. Stammzellen regenerieren den Organismus, solange er lebt. Da die Forschung mit embryonalen Stammzellen in Deutschland aber aus ethischen Gründen verboten ist, arbeiten Wissenschaftler wie Ulrich Martin mit adulten Stammzellen. 2006 haben japanische Forscher herausgefunden, dass auch adulte Stammzellen so reprogrammiert werden können, dass sie sich, ähnlich wie die embryonalen Zellen, zu unterschiedlichen Geweben und Organen entwickeln können. Sie sind damit pluripotent, wie es in der Wissenschaft heißt, eine Eigenschaft, die natürlicherweise nur den embryonalen Stammzellen zukommt. Dieser Erkenntnis verdankt Stammzellenforscher Ulrich Martin entscheidende Forschungsergebnisse. Wir versuchen, die Prozesse natürlich so gut hinzubekommen, dass sie sehr standardisiert sind. Da wird natürlich immer noch weiter optimiert, aber das funktioniert tatsächlich schon sehr, sehr gut unterdessen. Also das hat jetzt dazu geführt, dass wir zum Beispiel Herzmuskelzellen in fast reiner Form herstellen können, in solchen Bioreaktoren. Also ungefähr 97-98% reine Herzmuskelzellen aus menschlichen Stammzellen in einer Riesenmenge. Die Fähigkeit, Stammzellen zu reprogrammieren, ist eine der grundlegenden Bedingungen für das Bioprinting. Solange dieser Mechanismus nicht bekannt war, konnten zumindest die Forscher in Deutschland keine nennenswerten Erkenntnisse auf diesem Gebiet gewinnen. Seit 2006 aber ist das anders. Und seither vervielfachen sich die Forschungsergebnisse. Wir können die so gut wie unbegrenzt vermehren, also können wirklich große Zellmengen machen, die wir zum Beispiel für Therapien brauchen würden. Und wir können auch schon ganz gezielt verschiedene Zelltypen, die wir brauchen, aus diesen Stammzellen herstellen. Am Ende wollen wir diese Stammzellen für unterschiedliche Dinge verwenden. Das sind einmal natürlich das, wo alle direkt dran denken, Zelltherapien oder die Herstellung künstlicher Gewebe. Die Herstellung von künstlichen Geweben, Organen oder Substanzen, darum geht es in der regenerativen Medizin. Kranke, die durch Therapien oder Medikamente nur vorübergehend geheilt werden können, sollen durch das Wiederherstellen zerstörter Zellen oder Organe dauerhaft gesund werden. Das bekannteste Beispiel dafür die Behandlung von Leukämie, die durch die Transplantation von gesunden Stammzellen seit Jahrzehnten praktiziert wird. Diesen Ansatz wollen die Forscher erweitern. Mit künstlich hergestellter biologischer Haut könnten beispielsweise schwere Verbrennungen behandelt werden. Bei Herzinfarkten würden pflasterähnliche Stückchen aus Herzmuskelzellen das ledierte Herz wieder voll funktionstüchtig machen. Und die über 10.000 Menschen, die allein in Deutschland auf ein Spenderorgan warten, könnten mit einem Organ aus dem Labor versorgt werden. Und das nicht nur ohne Wartezeit, sondern auch ohne die problematischen Abstoßungsreaktionen, die bei transplantierten Organen bisher die Regel sind. Denn Labororgane könnten aus eigenen Stammzellen gezüchtet werden, so zumindest der Plan. Kein Wunder also, dass viele Wissenschaftler weltweit daran tüfteln, Organe herzustellen. Und für das 3D-Bioprinting spricht, dass Körper und Organe räumlich sind. Aber wie soll das Drucken von lebendigen Zellen gelingen? Ein Überblick in 3 Schritten. Druckerpatrone oder Blut? Was ist Biotinte? Also ganz spannend ist diese Tintenentwicklung. Da haben vor so 5 bis 10 Jahren die meisten Menschen mit synthetischen Materialien gearbeitet, also irgendwelchen künstlichen Polymeren, sage ich jetzt mal. Und da haben wir schon immer auf den Weg gesetzt, nein, wir nehmen biologisches Material. Sagt Petra Kluger, Professorin für Zell- und Tissue Engineering vom Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart. Am besten solches Material, was die Zellen schon kennen, also möglichst nahe der extrazellulären Matrix. Die Zellen im Gewebe sind von so verschiedenen Proteinen und Zuckerstrukturen umgeben. Wäre doch am besten, wir ahmen die Natur nach und nehmen da ein Material. Da sind wir mit der Gelatine schon sehr nah, weil die ist, kommt vom Kollagen her und das Kollagen ist eben hier das Hauptprotein, das vorliegt. Das Material, das als Tinte und damit als Transportmittel dient, um Zellen zu drucken, muss so beschaffen sein, dass sich die Zellen darin wohlfühlen, dass sie darin leben und auch überleben können, selbst wenn der Prozess des Druckens ein bisschen dauert. Das ist gar nicht so einfach. Diese Biotinte ist üblicherweise ein sogenanntes Sol. Das ist im Grunde sowas wie ein Gel, nur dass es noch nicht geliert ist. Also wenn man Gelatine erhitzt über 37 Grad oder was, dann wird das ein Sol. Wenn man es wieder abkühlt, ist es wieder ein Gel. Erklärt Dr. Lothar Koch, Abteilungsleiter Biofabrikation am Laserzentrum Hannover. Dort entwickelt er in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern des Leibniz-Forschungslaboratoriums für Biotechnologie und künstliche Organe laserbasierte Drucksysteme für den 3D-Druck von lebendigen Zellen. Und als Physiker interessieren ihn dabei nicht nur die technischen Druckmöglichkeiten, sondern auch die Materialeigenschaften der Biotinte. Denn natürlicherweise reagieren biologische Gewebe anders als Kunststoffe, Kunstharze oder Metalle, die ansonsten mit 3D verdruckt werden. Der technische Bereich des Druckens bildet auch den Forschungsschwerpunkt von Dr. Peter Koltai. Der Physiker vom Institut für Mikrosystemtechnik an der Universität Freiburg arbeitet in einem interdisziplinären Projekt daran, künstliches Knochengewebe zu drucken. Also ein Problem immer, wenn Sie in die dritte Dimension drucken, ist, dass diese Hydrogele normalerweise sehr schlechte Festigkeit haben. Wenn Sie ein Hydrogel gut verdrucken können, dann darf es nicht zu fest sein. Und wenn das Hydrogel aber nicht so fest ist, hat es eben auch keine gute Festigkeit. Und wenn Sie in die dritte Dimension bauen, dann ist es sozusagen wie so ein ganz wabbeliger Pudding und die Form bleibt nicht erhalten. Und ist damit nicht geeignet, um einem größeren Gewebestück oder gar einem Organ die notwendige Stabilität zu geben. Doch neben Problemen der Materialbeschaffenheit kommt hinzu, dass die Tinte auch auf die biologischen Eigenschaften der Zellen abgestimmt sein muss, erklärt Lothar Koch. Es gibt ein Gel, das wirklich sehr viel benutzt wird, Alginat. Das ist für die Druckprozesse eigentlich super geeignet, aber Zellen mögen das, die überleben zwar den Druck, aber die können sich da drin nicht ausbreiten. Und dann bleiben die kugelrund darin sitzen, manche Zellen auch problemlos wochenlang, aber die tun eben nichts da drin. Die bilden kein Gewebe. Eine Biotinte, die sich für das Drucken besonders gut eignet, gibt es also bisher nicht. Biotinte muss zu den unterschiedlichen Zelltypen passen. Und da gibt es sehr große Unterschiede. Und ohne die richtige Tinte ist das ganze Druckverfahren zum Scheitern verurteilt, betont auch die Biologieprofessorin Petra Kluger vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Wir haben schon die Knochentinte, wir haben eine spezifische Knorpeltinte und da eben dann auch noch verschiedene andere Tinten entsprechend der Gewebe, sowohl von den mechanischen Eigenschaften als auch von der Zusammensetzung zu entwickeln. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Vor allem deshalb, weil Gewebe, die aus unterschiedlichen Zelltypen bestehen, und das trifft auf fast alle Organe zu, nach derzeitigem Wissensstand wohl kaum mit einer Tinte gedruckt werden könnten. Jeder Zelltyp braucht unterschiedliche Nährstoffe und Bedingungen, um zu überleben. Bisher war das Drucken von Zellen immer dann erfolgreich, wenn die Molekularbiologen bereits viel über diesen Zelltyp wussten. Zum Beispiel dadurch, dass sie schon seit langem in den Laboren mit ihnen arbeiteten, wie etwa mit Hautzellen. Aber selbst Zellen, die gut untersucht sind, offenbaren beim Drucken manchmal erstaunliche Vorlieben, erklärt der Physiker Lothar Koch schmunzelnd. Es gibt aber auch Zellen, die sehr speziell sind, was die mögen und was nicht. Es gibt aber auch manchmal, also wir haben jetzt Zellen, die auf normalen Plastik gar nicht wachsen. Da werden schon diese Petrischalen so dünn mit einem Gel beschichtet, damit die Zellen darauf wachsen. Dann ist es natürlich naheliegend, das Gel ja auch zu benutzen. Dann stellt sich aber manchmal heraus, dass das trotzdem nicht gut funktioniert, weil die Zellen zwar ganz gerne da drauf wachsen, aber nicht da drin. Und das sind so Details, wo man wirklich viel Arbeit reinstecken muss. Tintenstrahl oder Laserdrucker? Wie funktioniert ein Bioprinter? Das eine ist der Tintenstrahldrucker. Und da kann man wirklich den benutzen, den man im Büro stehen hat. Muss natürlich den Papiereinzug unten durch was anderes ersetzen, aber man kann diese Druckpatronen benutzen. Das funktioniert allerdings nicht wirklich gut, weshalb es dann einige angefangen haben, sich jetzt spezielle Druckköpfe zu bauen, weil in diesen konventionellen, die verstopfen sehr schnell. Deshalb arbeiten die meisten Wissenschaftler mittlerweile mit speziellen Laserdruckern, so wie der Physiker Lothar Koch vom Laserzentrum in Hannover. Denn wenn die Tinte mit den Zellen durch Drüsen gespritzt wird, besteht die Gefahr, dass der mechanische Druck so groß ist, dass entweder die Düsen verstopfen oder dass die Zellen durch den Druck beschädigt werden. Die Laserdrucker in Hannover erhitzen die Biotinte mit den Zellen so, dass sie, bildlich gesprochen, auf die Unterlage tropfen. Auch wenn dieses Tropfen wegen der hohen Geschwindigkeit nicht sichtbar ist. Herkömmliche 3D-Drucker müssen also so umgebaut werden, dass sie den speziellen Anforderungen des Bioprintings gerecht werden. Und der Vorteil von unserer Technik ist, dass sie keine Düse hat und man daher die kleine Tropfengröße mit der hohen Viskosität verbinden kann. Als die Pioniere des Bioprintings im Jahr 2000 damit begannen, organisches Material zu drucken, taten sie das Tropfen für Tropfen, Zelle für Zelle. Aber dieser Ansatz ist heute überholt. Denn ein Organ besteht aus mehreren Milliarden Zellen. Würde man es Zelle für Zelle drucken wollen, würde das mehrere Jahre dauern. Unwahrscheinlich, dass die Zellen das überleben würden, selbst wenn der Patient so lange auf das Organ warten könnte. Deshalb arbeiten die Wissenschaftler zurzeit daran, mehrere Zellen auf einmal zu drucken. Peter Koltay von der Universität Freiburg ist das schon gelungen. Er druckt beispielsweise sogenannte Spheroide. Das sind kleine Gewebekugeln, die aus ungefähr 200 Zellen bestehen. Was uns jetzt gelungen ist, und das ist ziemlich neu, dass wir also diese Spheroide tatsächlich einzeln drucken können. Wir können sie sehr effizient herstellen und einzeln drucken. Und der nächste Schritt ist nun, dass wir untersuchen, wie man diese Spheroide aneinander reihen kann, so dass sie gemeinsam dann solche Blutgefäße formen. Und das Ziel ist natürlich, bis zum Ende des Projektes dann wirklich dreidimensionale Muster zu realisieren, die dann auch im Tierexperiment getestet werden könnten. Sind gedruckte Zellen lebendig? Kleine Gewebeeinheiten, bestehend aus ein paar hundert Zellen, haben Wissenschaftler bereits drucken können. Aber noch kein Organ oder anderes Körperteil. Zwar werden turnusmäßig sensationelle Durchbrüche auf dem Gebiet der regenerativen Medizin veröffentlicht, aber bei genauerem Hinsehen entpuppen sich alle diese Forschungsergebnisse als deutlich übertrieben. Auch die 2013 als Sensation gefeierte gedruckte Ohrmuschel zum Beispiel ist nicht selbst gedruckt worden. Seine Form erhielt dieses Ohr durch eine Gussform, in die das Zellmaterial gefüllt wurde. Und nur diese Gussform haben die Forscher gedruckt. Und auch die Freiburger, Stuttgarter und Hannoveraner Forscher haben mit ihren 3D-Druckern noch nicht mehr als kleinste Gewebestückchen drucken können. Denn ein zentrales Problem haben die Wissenschaftler trotz aller Fortschritte in Sachen Drucktechnik und Biotinte in den letzten Jahren noch immer nicht lösen können. Die Versorgung des Gewebes mit Blutgefäßen, nämlich, wissenschaftlich gesprochen, die Vaskularisation. Und die ist die Voraussetzung dafür, dass organisches Gewebe lebendig ist und bleibt. Ohne Durchblutung ist eine Transplantation von Gewebe oder Organen überhaupt nicht denkbar, erklärt der Molekularbiologe Günther Finkenzeller vom Universitätsklinikum Freiburg. Wenn man Gewebe implantiert, grundsätzlich muss man dafür auch Sorge tragen, dass dieses Gewebe sozusagen schon mit Blutgefäßen versorgt ist oder relativ schnell angebunden wird an das Blutgefäßsystem des Empfängers. Wenn das nicht der Fall ist, so hat das zur Folge, dass das Implantat im Grunde genommen relativ schnell auch wieder abgestoßen wird, weil es eben nicht durchblutet ist. Gemeinsam mit dem Physiker Peter Koltay arbeitet der Professor für regenerative Medizin daran, durchblutetes Knochengewebe aus dem Labor zu drucken. Bisher liegt in der Durchblutung ein unüberwindbares Hindernis für die Organherstellung, ob gedruckt oder im Reagenzglas gezüchtet. Denn damit eine Zelle lebendig ist und bleibt, darf sie nicht weiter als etwa eine Haardicke vom nächsten Blutgefäß entfernt sein. Aber wie können Gewebeeinheiten mit kleinen Gefäßen und feinen Äderchen bestückt werden? Im Bereich des 3D-Drucks gibt es auch Arbeitsgruppen, die durchaus versuchen, artifizielle Blutgefäße außerhalb des Körpers zu drucken mit einem 3D-Drucker und dann zu implantieren. Das ist dann natürlich mikrochirurgisch eine sehr schwierige Angelegenheit. Es ist im Grunde genommen so, als wenn Sie Kabel legen würden. Das ist natürlich extrem zeitaufwendig, aber ist durchaus auch schon eine Möglichkeit. In Japan forschen Wissenschaftler an diesem Ansatz und auch die Stuttgarter Molekularbiologin Petra Kluger, Professorin vom Fraunhofer Institut, hat bereits mit dieser Methode gearbeitet. Ihre Bilanz fällt durchwachsen aus. Ich hatte da schon verschiedene Ergebnisse. Da hatten wir so verzweigte Strukturen. Die haben wunderbar gepasst von den Eigenschaften, also von der Elastizität. Wir haben die Zellen einbringen können, aber die waren einfach von der Handhabung so kompliziert. Und also das hält zum Beispiel nicht so ganz trivial. Oder dann kommt nicht genug versorgendes Medium im Gewebe an. Das ist halt wirklich noch ein Weg. Um alle diese Schwierigkeiten zu umgehen, haben die Forscher vom Universitätsklinikum Freiburg einen anderen Weg eingeschlagen. Sie wollen künstliches Knochengewebe mit bereits eingebauten Blutgefäßen drucken, berichtet der Molekularbiologe Günther Finkenzeller. Wir drucken sozusagen die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, das sind die Endothelzellen. Und wir wissen eben aus Vorexperimenten, dass diese Endothelzellen, wenn man beispielsweise humane Endothelzellen in eine Maus implantiert, dass sich dann dort in diesem Implantationsbereich in der Tat ein humanes Blutgefäßsystem ausbildet, das dann fusioniert mit dem Mausblutgefäßsystem. Und dieses zusammengesetzte, künstlich hergestellte Gefäßsystem funktioniert und bleibt erhalten. Das hört sich vielleicht ein bisschen gruselig an, aber ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Befund, der uns sagt, dass diese Strategie grundsätzlich funktioniert. In über 200 Laboren weltweit arbeiten Wissenschaftler am Thema Gewebeentwicklung. Denn das ist die Voraussetzung, um am Tag X Organe drucken zu können. In den letzten Jahren sind Forscher dabei immer wieder mit aufsehenerregenden Meldungen an die Öffentlichkeit gegangen. Mal hatten sie angeblich ein erbsengroßes Minihirn gezüchtet, ein andermal eine Bauchspeicheldrüse, einen menschlichen Magen oder auch einen sesamkorngroßen Minidarm. Fakt ist, alle diese Miniaturzellansammlungen, ob gedruckt oder herkömmlich in der Petrischale gewonnen, sind keine richtigen Organe. Auch wenn sie einzelne Funktionen des jeweiligen Organs übernehmen können. Organoide heißen diese Fastorgane in Miniformat. Sie gelten trotzdem als Meilensteine für die Forschung, erklärt Peter Koltay, auch wenn sie noch weit davon entfernt sind, klinisch anwendbar zu sein. Ein Schlagwort hier, was oft genannt wird, ist Englisch Organ on Chip, also Organen, die in solchen kleinen, mit Flüssigkeit durchströmten Chips gehalten werden. Die sind aber rein für die Forschung gedacht. Aber trotzdem sehen dort viele Firmen und viele Investoren den ersten großen Markt, der entsteht, wirklich mit 3D-gedruckten Geweben. Aus der Grundlagenforschung, aus der Kosmetikindustrie, vor allem aber aus der Medikamentenentwicklung sind diese Organoide mittlerweile kaum noch wegzudenken. Denn Testmodelle mit menschlichen Zellen sind aussagefähiger als Tierversuche. Und werfen darüber hinaus, zumindest wird das bisher so gesehen, auch keine ethischen Fragen auf. Wenig überraschend, dass Start-up-Firmen und globale Konzerne weltweit Millionen von Dollar in die neue Technologie der Gewebeentwicklung und des Bioprinting investieren. Auch wenn alle Experten betonen, dass es noch einige Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern wird, bis derart hergestellte Gewebe oder Organe tatsächlich klinisch anwendbar, also transplantierbar sein werden.